Naja, dann wurde es aber schlimmer. Die hatten ihre drei Töchter schon nach Palästina geschickt, in weiser Voraussicht. Und jetzt wurden die Eltern in die Baracke gebracht, die am Bahnhof errichtet worden war. Da war ein Drahtzaun drumherum. Und dann wussten wir, dass der Noah Mayberg, der Vater, also schon kränklich war. Dann ist unsere Mutter mit mir dahin gegangen und dann haben wir Zwiebäcke dahin gebracht, weil er die ja besser auch noch schlucken und beißen konnte. Und da ich als sie passte so ein bisschen auf und dann nickte sie mir zu, jetzt guckt gerade keiner, dann konnte ich das denen dazu schieben wollen.